Hier ist Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, ich bin Danny Hopper und das sind unsere Themen. Katalanische Regierung ist abgesetzt. Offenbar erste Anklagen in der Russland-Affäre. Und das Wetter bewölkt und windig bis 10 Grad. Es ist 10 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf. Nachrichten. Seit dem Morgen ist es amtlich, Katalonien hat offiziell keine autonome Regierung mehr. Sie ist abgesetzt. Ministerpräsident Rajoy hat die Amtsgeschäfte übernommen. Das heißt, in den nächsten Wochen wird die Region von Madrid aus gelenkt. Julia Macher berichtet aus Barcelona. Offiziell ist der kurze Traum von der katalanischen Republik bereits beendet. Der Senat hat gestern die Zwangsmaßnahmen des spanischen Ministerrats gebilligt und die gesamte Regierung abgesetzt. Mariano Rajoy hat in Katalonien bereits Neuwahlen ausgerufen. Die katalanische Regierung hat darauf noch nicht reagiert. Carles Puigdemont hat nach Presseberichten die ganze Nacht im Regierungspalais in Barcelona verbracht und mit seiner abgesetzten Regierung über das weitere Vorgehen beraten. Vor der Tür feierten währenddessen die Unabhängigkeitsbefürworter. Seit dem späten Abend ist Air Berlin Geschichte. Der letzte Flieger der insolventen Airline ist um 23.45 Uhr am Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Empfangen wurde die Maschine von vielen bisherigen Mitarbeitern, Bodenpersonal und Schaulustigen. Seit der Nacht steht außerdem fest, dass EasyJet 25 Maschinen von Air Berlin kaufen wird. Bis zu 1.000 Piloten und Flugbegleiter sollen vom britischen Billigflieger übernommen werden. Das hat EasyJet bestätigt. Auch in Deutschland ist die sexuelle Belästigung von Frauen offenbar weit verbreitet. Das geht aus einer neuen YouGov-Umfrage hervor. Fast jede zweite Befragte gab an, schon einmal sexuell belästigt oder bedrängt worden zu sein. Katrin Müller hat die Infos dazu. Anzügliche Sprüche, unangenehme Berührungen und wenn Frau sich wehrt, heißt es oft, hab dich doch nicht so. Den Zahlen zufolge hat mehr als jeder sechste Mann in Deutschland schon einmal jemanden sexuell bedrängt. Im öffentlichen Raum und im privaten Umfeld werden Frauen demnach häufiger belästigt als bei der Arbeit. Die Missbrauchsvorwürfe gegen den US-Filmmogul Harvey Weinstein hatten weltweite Diskussionen über das Thema entfacht. Unter dem Hashtag MeToo beschrieben auch viele Stars, welche Art von sexueller Belästigung und übergriffigem Verhalten ihnen schon widerfahren ist. In der Russland-Affäre könnte es am Montag in den USA die ersten Festnahmen geben. FBI-Sonderermittler Mueller soll die ersten Anklagen vorbereitet haben. Das melden mehrere US-Medien. Namen oder Details zu den Anklagen gibt es aber noch nicht. Mueller untersucht, ob das Trump-Team im Wahlkampf illegale Kontakte nach Russland hatte. Außerdem geht es um mutmaßliche russische Hackerangriffe zugunsten Trumps. In der Union denkt man offenbar darüber nach, das Bundesfinanzministerium aufzuteilen, sollte die FDP den Finanzminister stellen wollen. Das schreibt der Spiegel. Demnach soll es in diesem Falle wichtige Kompetenzen verlieren und nicht mehr für die Europapolitik zuständig sein. Diese Zuständigkeiten wolle die Union dann an das Wirtschaftsministerium weitergeben, das man dann selbst haben wolle, heißt es. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Und das ist der Antenne Düsseldorf Wetterservice. Viele dichte Wolken bestimmen heute den Himmel über unserer Stadt. Die Sonne schafft es kaum, sich durchzusetzen. Bei kühlen 12 Grad kommt es dann eher mal schon zu vereinzelten Regenschauern, besonders Richtung Abend. Der Sonntag und der Montag dann freundlicher, ein Mix aus Wolken und Sonne bei 11 bis 13 Grad. Reisholz meldet aktuell 9 Grad und die werden auch am Kaiserswerther Markt gemessen. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice, da gibt es nach wie vor die Warnmeldungen auch von der A3 Köln Richtung Oberhausen. Zwischen der Ausfahrt Leverkusen-Opladen und dem Dreieck Langenfeld besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Allen unterwegs eine gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Am späten Abend landete die allerletzte Air Berlin-Maschine am Flughafen in unserer Stadt. Und mit diesem Flieger, der gegen 23.30 Uhr aus Rom in Düsseldorf landete, endete auch eine Ära, die Ära Air Berlin. Und das hörte sich so an. Denn die Flughafenfeuerwehr machte zu Ehren der Airline nochmal richtig Alarm. Und was es noch Besonderes gab, Sie hören es gleich nach Musik von Offenbach und Johannes Oerding hier bei Antenne Düsseldorf mit Claudia Monreal. Hallo. Der erste Zigarettenrauch, dicht gefolgt vom Whiskyrausch und die große Liebe, die man nie vergisst. Am Anfang wollte keiner weg, doch dann haben auch wir entdeckt, dass Leben hinterm Ortsschild ist. Waren stets bemüht, freitags wurde vorgeglüht. Nein, damals gab es keine Einsamkeit. Nie auf Nummer sicher gehen, Tag für Tag Geschwister sehen. Jedes Alter hat auch seine Zeit. Wir haben viel erlebt, eine Geschichte, die uns ewig bleibt, und haben viel gelebt.

Antenne Düsseldorf ist hier am Samstagvormittag und am Flughafen in unserer Stadt. Da hieß es gestern am Freitagabend Abschied nehmen. Abschied von Air Berlin. Vor allem für die vielen Mitarbeiter war das ein sehr emotionaler und auch trauriger Abschied. Wir sind alle sehr traurig und haben uns das nicht gewünscht, weil das jetzt vorbei ist. Und es sollten sich viele fragen nach der Verantwortung, dass jetzt eben viele Mitarbeiter auf der Straße stehen und nicht wissen, wie es weitergeht. Und deshalb sind wir nochmal zusammengekommen, den einen oder anderen Kollegen zu sehen und zu verabschieden und alles Gute zu wünschen. Auf der Flughafenterrasse, da versammelten sich bereits ab dem frühen Abend viele hundert Zuschauer und die hatten ganz unterschiedliche Gründe für ihr Kommen. Ja, ich finde das einfach interessant für die Kinder mal zu sehen und ich sage, es wäre doch schon auch ein denkwürdiger Moment, wenn es jetzt so zu Ende geht erstmal. Einfach mal dieses Spektakel, den letzten Flug, die letzte Landung mitzuerleben von fast 40 Jahren ja, Fluggeschichte Deutschlands. Schon, glaube ich, für manche auch ein bewegender Moment. Unsere Tochter ist Försterin bei Air Berlin und wir sind mit ihr sehr traurig, dass dieser Job jetzt leider ein Ende für sie hat. Der Höhepunkt, die Landung der allerletzten Maschine der Insolvent Airline aus Rom gegen 23.30 Uhr. Passagiere und Crew des letzten Fliegers wurden von der Flughafenfeuerwehr mit Wasserfontänen begrüßt. Das war Gänsehaut pur. Es war bedrückend, war das eigentlich von der Stimmung her. Also wenn man die ganzen Mitarbeiter gesehen hat, natürlich war es ein Ereignis an sich, aber wenn man die Mitarbeiter hinter die Kulissen sieht, das ist nicht so schön. Ja, wir wissen alle nicht, was kommt, ne? Und wir sind, ja, was soll ich dazu sagen? Wir sind alle sehr traurig über das, was passiert ist, über das, was passiert. Es ist auch die Sache, wie es gerade zu Ende geht, ja? Sehr emotional. Hier sind ja so viele Crewmitglieder, auch in ihren Uniformen. Und das ist schon ein sehr beeindruckendes Bild und ein Bild der großen Solidarität der Leute untereinander. Eine Ära der deutschen Fluggeschichte ist zu Ende. Mehr als 27 Jahre war die Airline allein am Düsseldorfer Flughafen aktiv. Antenne Düsseldorf für unsere Stadt.

Er ist wie gemacht für Jochen. Das war so einfach. Klasse. Wie gemacht für Karin. Ich habe die Raten festgelegt und fertig. Oder wie gemacht für Jens. Das mit der Ratenpause hat mich echt überzeugt. Er ist einfach der wie für Deutschland gemacht Kredit. Jetzt schon ab 2,45% effektiven Jahreszins. Der wie für mich gemacht Kredit der Targobank. Targobank. So geht Bank heute. Mehr Infos auf targobank.de oder in ihrer Filiale. Die Targobank ist Deutschlands beste Filialbank 2017. Ausgezeichnet vom Euromagazin. Antenne Düsseldorf. Hitklick. Platz 5. Antenne Düsseldorf in ihrem Radio an diesem Samstagvormittag und auf der Shadowstraße. Da wird es heute bestimmt wieder ziemlich voll und an einer Stelle eventuell sogar besonders voll, denn da macht heute was Neues auf, ein Sportgeschäft. Decathlon ist der Name und Karin Böhmer, die Geschäftsführerin, haben wir gefragt, warum gerade der Standort an der Shadowstraße? Wir wollen so vielen Menschen wie möglich den Zugang zum Sport ermöglichen und die Shadowstraße in Düsseldorf ist eine der besten Einkaufsmeilen, die wir in Deutschland haben und das wird für uns hier natürlich ein großer Schritt nach vorne sein, immer mehr Leute begeistern können eigentlich, das ist so unser absolutes Prinzip. Ja, dass die Shadowstraße eine der besten Einkaufsmeilen in Deutschland ist, das hört man doch gerne. Und Menschen begeistern durch Sport, auch da gibt's Schlimmeres. Antenne Düsseldorf wünscht einen schönen Samstag. Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, mein Name ist Matthias Esch und das sind unsere Themen um 10:30. Rajoy greift durch. Erste Ergebnisse der Bürgerbefragung. Und das Wetter, es ist bewölkt und meistens grau. Wissen, was wichtig ist. Jetzt. Antenne Düsseldorf. Nachrichten. Nach dem Unabhängigkeitsbeschluss Kataloniens hat die spanische Zentralregierung wie angekündigt mit aller Härte reagiert. Ministerpräsident Rajoy erklärte die Regionalregierung für abgesetzt und das Parlament damit für aufgelöst. Zusätzlich hat er angekündigt, dass es am 21. Dezember Neuwahlen in Katalonien geben soll. Gestern Abend ist die Geschichte von Air Berlin endgültig zu Ende gegangen. Gegen 23.30 Uhr landete die allerletzte Maschine der insolventen Airline am Flughafen unserer Stadt. Auf der Besucherterrasse des Flughafens versammelten sich hunderte Menschen, um bei der letzten Landung dabei zu sein. Einfach mal dieses Spektakel, den letzten Flug, die letzte Landung mitzuerleben von fast 40 Jahren Fluggeschichte Deutschlands. Schon, glaube ich, für manche auch ein bewegender Moment. Wir haben erst ein bisschen gefeiert und dann kam aber doch die Wehmut raus. Und ich sag, das Spektakel, was die Feuerwehr gemacht hat, war natürlich schon klasse. Passagiere und Crew des letzten Fliegers wurden von der Flughafenfeuerwehr mit Wasserfontänen begrüßt. Anschließend kündigte der britische Billigflieger EasyJet an, dass die Airline 25 Air Berlin-Maschinen kaufen und außerdem 1000 Piloten und Flugbegleitern ein Jobangebot machen will. In der kommenden Nacht ist es wieder soweit, die Uhr wird umgestellt von 3 auf 2 Uhr, also eine Stunde zurück. Das bedeutet für uns eine Stunde länger schlafen. Aber für viele bringt die Zeitumstellung auch gesundheitliche Probleme mit sich. Sophie Schramm für Antenne Düsseldorf mit den Hintergründen. Nach der Umstellung würden mehr als ein Drittel der unter 30-Jährigen zu spät zur Arbeit kommen. Das geht aus einer aktuellen Studie der DAK Gesundheit hervor. Über 3/4 der Befragten fühlen sich außerdem schlapp und müde. Über die Hälfte haben nach der Zeitumstellung Ein- oder Durchschlafprobleme. Schon seit Jahren gibt es gegen die Zeitumstellung Proteste. In der Studie der DAK sprechen sich 3/4 der Befragten gegen die Zeitumstellung aus. Teure Mieten und volle Straßen bleiben für viele Düsseldorfer ein großes Problem. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Bürgerumfrage. Die Stadt hatte im Frühjahr 16.000 Fragebögen verschickt. 5.000 Bürger haben seitdem geantwortet. 70% sagen dabei, dass die Stadt mehr Geld für Schulen, Kitas und neue Wohnungen ausgeben sollte. Generell sind die meisten Düsseldorfer aber zufrieden mit dem Leben in unserer Stadt. 90% loben die Lebensqualität sowie die Einkaufs- und Arbeitsmöglichkeiten. Einen Link zum vollständigen Ergebnis finden Sie auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de bei den Nachrichten. Und das waren die Meldungen. Ums Wetter kümmert sich jetzt meine Kollegin Claudia Monreal. Ja, und ich habe da ganz gemischte Aussichten. Heute viele dichte Wolken, später auch mal Regen und 12 Grad in der Spitze. Morgen kommt dann aber auch mal die Sonne wieder raus. Natürlich aber auch noch ein kräftiger Wind dazu. Es ist schließlich Herbst, das Ganze dann bei 13 Grad. Montag ein Mix aus Sonne und Wolken bei nur noch 11 Grad. Aktuell 9 Grad hier an den Shadow-Arkaden am Oberbilkermarkt. Da sind es knapp 10 Grad. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice um 10.33 Uhr gibt es einen Stau auf der A3 Kölner Ring, Köln Richtung Oberhausen, zwischen Köln-Mülheim und Leverkusen Zentrum auf 3 Kilometer. Und eine Warnmeldung von der A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen der Ausfahrt Leverkusen-Opladen und dem Dreieck Langenfeld. Besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Fahren Sie vorsichtig. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Spätestens seit 2016 verzaubert Vincent Weiss weit über die Grenzen seiner Heimat Norddeutschland hinaus Musikliebhaber wirklich jeden Alters. Die 13 auf seinem Debütalbum Irgendwas gegen die Stille enthaltenen Lieder, die erzählen so Geschichten, die auf eigenen Erfahrungen und eigenen Gedanken beruhen. Und mit der Zeit, da wurde die Idee geboren, die Songs dieses Albumdebüts doch nochmal aufzunehmen, nämlich akustisch. Ganz liebevoll arrangiert und ganz sparsam instrumentiert mit Streichern, Gitarren, Klavier, Percussion. Und aus dieser Idee ist Wirklichkeit geworden. Und seit gestern ist dieses Album draußen. Und morgen übrigens unsere CD der Woche hier bei Antenne Düsseldorf sollten Sie auf gar keinen Fall verpassen. Die gibt es dann schließlich auch zu gewinnen. Und bis dahin spielen wir erstmal seine aktuelle Single Frische Luft. Ich bin Claudia Monreal. Hallo zusammen. Ich brauch frische Luft. Der Junge aus den alten Geschichten, auch wenn's im Norden so viel Neues gibt.

Freiheit noch nicht her, weil sie uns heute alles bedeutet. Unter den Wolken. In der kommenden Nacht, da werden die Uhren wieder einmal auf die normale Zeit zurückgestellt. Das heißt, sie werden umgestellt und das ist gar nicht so einfach, wie mein Kollege Dennis Grollmann meint. Dennis? Ich komme vom Radio und habe mal kurz eine Umfrage an Sie. Grollmann, das Original. Es geht um die Zeitumstellung. Was halten Sie davon, dass die Uhren jetzt wieder umgestellt werden müssen? Die Stunde, was ist eine Stunde? Gar nichts. Was ist heute eine Stunde überhaupt noch wert? Je älter Sie werden, desto weniger ist die Zeit wert. Das potenziert sich ja, ne? Was taugt denn heute noch was? Nimm mal eine Uhr mehr. Wenn man sich mal einen Satz Uhren mit Sommerzeit kauft und einen Satz Uhren mit Winterzeit, es geht ja immer von O bis O, kennen Sie von den Winterreifen, ne? Ja, ja. Dann nutzt sich das nicht so stark ab und der Wechsel ist auch günstiger. Habe ich mir jetzt letztens sagen lassen in der Werkstatt. Klingt auch wieder logisch, was ich da sage, ne? Ja, logisch schon, aber ich weiß nicht, ich sehe da. Aber Sie sehen es nicht ein, ne? Ja, was heißt, jetzt sehe ich nicht ein? Für mich. Sie haben da Ihren eigenen Kopf, ja? Immer. Ich habe auch vorhin in der Umfrage gehört, gerade auch ältere Leute haben natürlich Probleme, ihre Uhren dann umzustellen. Ne? Die haben ja oft diese schweren Standuhren. Ja, sicher, klar. Ja. Stellen Sie die mal um, das ist ja auch, da können Sie ja, die Enkel helfen ja oft gar nicht mehr im Haus. Ich sage ja auch immer am Ende, danke, dass Sie mir die Zeit genommen haben. Ja, gut, gerne. Das kommt jetzt. Ach, Sie haben mich aufgenommen, ne? Ja, wenn alles geklappt hat, habe ich das aufgenommen. Nee, will ich nie hören. So. Weil mein Sächsel ein bisschen durchkommt. Wirklich? Wo kommen Sie her? Bayern? Dresden. Hessen, alles klar. Nee, aus Dresden. Aus Hessen. Dresden. Ich verstehe Sie nicht. Dennis. Dankeschön, dass Sie mir die Zeit genommen haben. Grollmann, nur bei uns. I wonder maybe they never find me. I've been waiting such a long, long, long time to feel it. Swallowed by the waters around me. I know I took so many wrong turns to see it. Danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear voice no more. Suddenly the sun comes up, and I feel my love flooding back again. Trying to run with these handcuffs. I had to sleep through such a cold night to see it. A green flash is zipping right where I'm standing. The sunlight cut into the bone, start the healing. Oh, I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried. I ran till my feet couldn't run no more. I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive. I sat till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up, and I feel my love flooding back again. Yeah. Until the sun goes up, and I feel my love. Yeah. Antenne Düsseldorf hier. Am letzten Samstag im Oktober, heute in zwei Wochen, ist der 11.11. Das bedeutet der Start in die neue Session. Eine aufregende Zeit auf jeden Fall für das designierte Prinzenpaar Carsten und Yvonne. Und wie die beiden sich so fühlen und wie sie vorbereitet sind, das klären wir gleich nach 11. Hier bei Antenne Düsseldorf mit Claudia Monreal. You're looking lost, and I don't know the reason. All that I know is that you should not be. Don't run away, the time is now, the place is here. Don't hesitate, for this is very urgent. I'm in a state in which I should not be. It's up to you to let a minute save your day. Your lucky day. Today's your lucky day. Dear diary, I'm on my way to madness. She don't belong to mediocrity. I let her know that I have never been so sure. Your lucky day. Don't get me wrong, I'm not in love, but if you want, we'll carry on and on. Show me what you got. I know you've got a lot, so don't you let it slip away. Come on, show me what it takes to hold you. Antenne Düsseldorf. Wachen endlich bei Lidl. Freitag und Samstag mega Angebote. Heute gebrüllt von Emil aus Prien. Braune Champignons, 250 Gramm, 19% billiger, nur 88 Cent. Und M&M's, verschiedene Sorten, 213 Gramm, 31% billiger, nur 1,99 €. Lidl lohnt sich. Die Tiefpreistage bei Hagebaumarkt. Jetzt zugreifen. Krafthonic 12 Volt Akkubohrschrauber KT-AS12-LI2. Mit zwei Akkus. Jetzt für nur 79,95 €. Gibt's auch online auf hagebau.de. Hagebaumarkt. Hier hilft man sich. Auf zur neuen Welt des Einrichtens. Feiern Sie mit uns die große Hardeck-Neueröffnung in Hilden. Die neue Welt des Einrichtens auf über 35.000 Quadratmetern. Und das Beste? Alle anderen Hardeck-Häuser feiern mit. Mit fantastischen Neueröffnungsangeboten. Immer auch mit 0% Finanzierung. Mehr unter hardeck.de. Mit Volldampf voraus. Preisoffensive bei Edeka Rhein-Ruhr. Heute Pfanniknödel halb und halb, die 200-Gramm-Packung, und Hack Apfelrotkohl, das 700-Gramm-Glas, für jeweils 88 Cent. Dazu frische Minutensteaks aus dem Schweinerücken, je ein Kilo, nur 5 Euro. Und Blumenkohl der Klasse 1, je Stück nur 85 Cent. Jetzt nur bei Edeka Rhein-Ruhr. Wir lieben Lebensmittel. Die Wand bemale ich in Gelb und Grün, den Teppich rot, wie wunderschön. Ein Tupferpink aufs Sofa drauf und Orange passt auf. Gibt's leider nicht überall. Bis zum 5. Jahr ganz ohne Sorgen. Die Jahreswagen von Volkswagen mit der Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr. Mehr Informationen unter volkswagen.de oder bei Ihrem teilnehmenden Volkswagen-Partner. Jetzt Wunschfahrzeug entdecken unter autosuche.de. Hol dir mit Almigurt den Genuss des Winters nach Hause. In den Sorten Bratapfel und Mandelspekulatius. Ab sofort und nur für kurze Zeit. Die Almigurt-Wintersorten von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Die aktuelle Aldi-Angebotsvorhersage. Schinkenschnitzel, die XXL 800-Gramm-Packung dieses Wochenende zum Aldi-Preis von 4,49 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Die tierischen Angebote von Fressnapf sind los. Keine Sorge, die tun nichts. Die wollen nur sparen. Nur noch heute. Whiskas 400-Gramm-Dose für je nur 44 Cent. Jetzt über 40% sparen. In teilnehmenden Märkten. Fressnapf. Was Tiere lieben. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Jakobs Tassimo-Kapseln. Verschiedene Sorten, die Packung für nur 3,69 Euro. Und Romana Salatherzen im Zweierpack für nur 59 Cent. Und auch am Samstag gibt's Jakobs Tassimo-Kapseln für nur 3,69 Euro. Und Romana Salatherzen für nur 59 Cent. Also am Framstag erstmal zu Penny. So neu. So hot. So McDonald's. Knackige Wurst, herzhafte Röstzwiebeln, würzige Gurkenscheiben in einem knusprig getoasteten Brötchen. Mit Ketchup und Senfsoße. Mmh, der McDonald's Hotdog. Schon probiert? Die Samstagskracher bei Netto Markendiscount. Mmh, was duftet hier so gut? Softlan Weichspüler. Für super weiche Wäsche. Genau, verschiedene Sorten. Die 1-Liter Flasche für? 2 Euro? Nee, für nur 95 Cent. Danke! Zu Netto. Rita, meine Kasse spinnt. Die zieht bei den Küchen immer die Hälfte ab. Jetzt Küchen zum halben Preis. Plus Lieferung und Montage der neuen Küche gratis bei dazu langer Samstag bis 20 Uhr. Antenne Düsseldorf. Unsere Hits gleich nach 11. Das ist der beste Mix.